Ich seh uns hier zusammen, vielleicht in ein paar Jahren, mit einem Koffer voll Geschichten, die erzählen, wer wir mal waren. Wer es begann, als alles neu war, alles hell und unbekannt. Wir sind gefallen und lernten laufen, sind der Zeit davon gerannt. Wurden das erste Mal verlassen, waren jung und waren verliebt. Wir lernten Liebeskummer hassen, wussten nicht, dass es das gibt. Wir müssen nicht verändern, wer wir waren. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, wird alles das, was wir mal waren, und alles das, was wir mal sahen. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, unsere Geschichte sein. Doch das ist erst in ein paar Jahren, in ein paar Jahren. Weil der Kopf vor Wände rennt. Und manchmal hat der Zufall uns eine zweite Chance geschenkt. Mit ein bisschen Abstand und einem Schritt zurück sind die kleinen Katastrophen ein Teil vom Mosaik. Wir müssen nicht verändern, wer wir waren. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, wird alles das, was wir mal waren, und alles das, was wir mal sahen. In ein paar Jahren, unsere Geschichte sein, doch das ist erst in ein paar Jahren, in ein paar Jahren. Wir lassen unsere besten Tage strahlen. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, wird alles das, was wir mal waren, und alles das, was wir mal sahen. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, unsere Geschichte sein. Doch das ist erst in ein paar Jahren, in ein paar Jahren. Wir mal waren, unsere Geschichte sein. Doch das ist erst in ein paar Jahren, in ein paar Jahren.